Und wirklich, das Vorhaben glückte. Es entstand durch geschickte Schachtelungsmanöver ein neues, großes Evangelium, eben das kanonische Markus-Evangelium. Der Umstand, dass für den Evangelisten, weil er ein frommer Urchrist war, die Worte seiner drei Quellen heilige Wahrheit bedeuteten, hat bewirkt, dass er seine Vorlagen peinlich gewissenhaft, ohne nur ein Wörtchen zu verlieren, abschrieb. Ja, seine Gewissenhaftigkeit und seine Scheu vor Änderungen anerkannter Gemeindeschriften war so groß, dass er beim Prozess des Ineinanderschiebens die einzelnen Stücke aus den drei Grundschriften rein mechanisch, hart und abgehackt nebeneinander setzte, etwa wie Bausteine verschiedener Herkunft ohne jeden Bindemörtel. Es wäre dem Verfasser ein leichtes gewesen, die infolge solcher mechanischen Prozedur entstandenen Bruchstellen durch Weglassung oder Hinzufügung weniger Wörter zwischen zwei Stücken zu beseitigen und so einen glatten Übergang zu erzielen, aber er war, wie gesagt, ein tief religiöser Mensch, für den selbst der allerkleinste Zusatz schon eine Schändung des Wortlautes der sanktionierten Schriften bedeutete. Sonderbar mutet es freilich an, dass es den frommen Evangelisten nicht im geringsten störte, welchen Schaden er in anderer Richtung anstiftete. Denn gerade durch seine mechanische Aneinanderreihung von Partien verschiedener Herkunft entstanden nun die vielen Unstimmigkeiten, Widersprüche, Gedankensprünge, Unwahrscheinlichkeiten. Für den Schichtensucher Thiel ist es aber als ein großes Glück zu preisen, dass der Autor so mechanisch pedantisch verfuhr, denn nun verraten dem Schichtenscheider solche Bruchstellen des Textes die Punkte im heutigen Markus-Evangelium, wo zwei verschiedene Schichten einst in bzw. aneinander geschoben worden sind, das heißt, wo jedes Mal die eine Quelle aufhört und die andere anfängt. Thiel fühlt selbst, dass er mit seiner Schachtelhypothese dem Leser reichlich viel zumutet und schreibt: »Ich nehme auch an, dass jetzt mancher beginnt, den Kopf zu schütteln über den Evangelisten Markus. Ist es denn möglich, dass ein Kompilator derartig an den Worten seiner Quellen klebt, dass er lieber sinnlose Sätze bildet, anstatt ein einzig Wörtchen auszulassen?« Man muss sich aber mit der Tatsache, so absonderlich sie auch ist, abfinden, tröstet uns Thiel. Zu seinem Leidwesen sieht sich Thiel dann doch genötigt, einige Ausnahmen gelten zu lassen. Und mit diesem Zugeständnis untergräbt er selber höchst unfreiwillig die religionspsychologische Hauptbegründung seiner Hypothese. Die Scheidung der angeblichen Schichten ist ja für Thiel nur dadurch möglich, dass er sich vorstellt, die Unstimmigkeiten seien aus der mechanischen Ineinanderschachtelung der verschiedenen Stücke entstanden und dass er dies Verfahren bedingt sein lässt, durch die Scheu des frommen Verfassers, am Wortlaut der drei Quellen auch nur die leiseste Veränderung vorzunehmen. Nun ist solche fromme Scheu vor der kleinsten Änderung entweder vorhanden oder sie ist eben nicht vorhanden. Gibt Thiel gezwungenermaßen zu, dass der Autor doch einige Male den Text seiner Vorlage modifiziert habe, so ist das der beste Beweis, dass die angebliche Scheu eben nicht vorhanden war. Winzige Retuschen, kleine Pedanterien, mit solchen Wendungen sucht Thiel die Situation zu rechtfertigen, die für die psychologische Grundlegung seiner These so verhängnisvoll ist. Aber einmal muss er dem angeblich scheuen Evangelisten sogar einen ziemlich umfangreichen Zusatz auf die Rechnung schreiben, nämlich den Vergleich der beiden Speisungswunder. Der Autor, so entschuldigt Thiel die Fatalität lebhaft, habe damit weiter nichts gewollt als Ordnung, deutsche Ordnung sozusagen. Sieh einer sich diesen Urchristen mit dem deutschen Ordnungssinn an. Und trotzdem lässt dieser Ordnungsmensch aus Pedanterie in den allermeisten Fällen die durch seine mechanische Schachtelmethode entstandenen Unstimmigkeiten seelenruhig stehen. Obgleich es ihm ein leichtes gewesen wäre, diese vielen, den Sinn schwer störenden Bruchstellen ebenfalls durch kleine Retuschen zu beseitigen. Er hat aber die Unstimmigkeiten, Widersprüche und Gedankensprünge nicht wegretuschiert, das heißt, Er hat sie nicht beseitigen wollen. Er hat sie absichtlich stehen gelassen, aber nicht aus Scheu vor der Heiligkeit des Wortlautes seiner Quellen, denn eine so oft suspendierte Scheu ist einfach keine wirkliche, keine wirksame Scheu. Muss somit fromme Scheu als Erklärung für das absichtliche Stehenlassen von sinnstörenden Unstimmigkeiten ausscheiden, so ist kein sonstiger vernünftiger Grund für dies sonderbare Verhalten ausfindig zu machen. Dummheit oder Nachlässigkeit können nicht als Erklärungsgründe ins Feld geführt werden, weil ja nach Thiel feststeht, dass der Autor auf etwaige Unstimmigkeiten tatsächlich genau Obacht hatte, denn er retuschierte gelegentlich, das heißt nach Gutdünken. Übrigens führt ja auch Thiel selbst die entstandenen Widersprüche und Gedankensprünge nicht auf Nachlässigkeit, sondern auf die fromme Scheu des Kompilators zurück. Erweist sich diese vorgebliche Scheu durch die Tatsache der Ausnahme als faktisch nicht wirksam, also als nicht vorhanden, so bricht Thiels ganzer Hypothesenbau in sich zusammen. Die kritische Katastrophe wirkt sich noch folgenschwerer aus, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die große Mehrzahl der angeblichen Wiederholungen lediglich Willkürerzeugnisse der Thielschen Doublettensucht darstellen.